Auch in des edlen Hirsches Brust, so gut wie in der des Menschen, kann aus heißer Liebe glühender Hass geboren werden. Der tödliche, erbarmungslose Hass auf jeden, welcher sich dieser Liebe entgegenstellt. Nur scheint dieser aus der Liebe erwachsene Hass, das heißt die Eifersucht, bei den Hirschen ausschließlich im Herzen der männlichen Tiere seinen Nährboden zu finden. Vielleicht freilich nehmen wir das nur irrtümlicherweise an. Vielleicht kann unser Blick die Äußerung dieser Leidenschaft nur bei den Männern erkennen. Und verborgen bleibt ihm, was sich in ähnlichem Falle im zarten Busen der frommen Hirschkuh vollzieht. Jene aber lassen uns keinen Zweifel darüber, wie stark, wild und ungebändigt in ihnen des Hasses Kraft ist. Die Natur hat ihnen eine furchtbare Waffe, zwar nicht in die Hand gegeben, so doch aufs Haupt gesetzt, deren sie sich mit so tödlicher Gewalt zu bedienen wissen, um jenem Hass Genüge zu tun. Kröners prächtiges Bild schildert den Ausgang einer solchen Tragödie aus dem Hirschleben, der Eifersucht auf einen Nebenbuhler mit unübertrefflicher Kunst und voller Gewalt der Wahrheit des Ausdrucks. Zu den Füßen des Siegers, welcher ihn mit den Zacken seines Geweihs durchbohrt hat, liegt auf dem blutüberströmten Waldboden der überwundene Gegner. Jener aber, das Haupt weit vorstreckend, lässt einen Schrei erschallen, der wie eine Fanfare des Triumphes weit über die Heide hinschmettert. Die Hindinnen und die anderen Tiere des Rudels vernehmen ihn. Und halb scheu, halb neugierig lauschen sie dem Ton und blicken auf den Kampfplatz, auf den Sieger und den verendenden Besiegten. Dem Starken aber sind die Schönen hold, und das etwaige Mitleid mit dem Getöteten wird rasch genug der Zärtlichkeit für den Mörder weichen.